braun gebrannt wie so'n Hottentott. Hast du deine blonden Haare, schwarz gefärbt, vielleicht auch rot? Grüß dich dann mal ein fremder Jung und du gehst vorüber und kennst ihn nicht. Kommt dir vielleicht die Erinnerung wieder, wenn leise er zu dir spricht. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um neun meine kleine Liebste sein. Ist dir's recht, dann bleib ich hier, treu sogar bis um zehn. Hack mich unter, wir wollen zusammen mal bummeln gehen. Auf der Riesenbahn des Sommers, jeder hat Donner auf Köln, am Isiastrin, denn das findet sehen. Auf der Riesenbahn lacht mal rein, denn noch niemals sind auf mir lacht die Lieder nicht. Einen Reeperbahn-Bummel im Mau ist ein armer Wicht, denn kennt dich nicht. Einsam Paul, dieser Paul, einer.